schon recht. Und falls die warum, macht deine Politiker verkommen und bedroht. Dein Stolz und deine Heimat sind im Tode dabei. Dein geliebtes Vaterland wird lange ein großes Mal. Denkt daran, mein Vater, ihr wollt vergessen, der Vater hat für euch dort bestimmt.